Ja. Haben die da einen Augustiner irgendwas? Nee, Spaten oder so. Ja, okay. Egal. Also für uns wäre die ideale Kneipe eigentlich das Aufsturz, Jens, wo wir in Berlin waren, für so eine, mhm, für so eine, ja, Folge. Ja. Ja. Das wäre eigentlich optimal. Ja. Ich sehe gerade, Amazon, naja, bietet auch das Bier-Abo eigentlich, als, also im Programm. Das bedeutet natürlich, es kommt, ja, von irgendwelchen Shops. Aber da kriegst du eine Übersicht über das fette Bier-Abo. Da geht so einiges. Hier so ein Bier-Abo für 200 Euro. Ja, ich weiß, wisst ihr, was ich richtig unverschämt, was ich richtig unverschämt finde? Ich habe bei Amazon nach Tegernseher, mhm, geschaut und dann wollen die für 9 Flaschen 14,95 Euro haben. Hui. Das finde ich ganz schön teuer. Naja, aber jetzt, was mir aufgefallen ist, habe ich mich, die Tanke, die bei dir um die Ecke ist, die Shell, ja, die, da kannst du auch Tegernseher kaufen, kastenweise. Ach, cool. Das nächste Mal da einfach einen Kasten mitnehmen. Gute Idee. Ja. Naja, klar, natürlich. Ja. Dass wir da nicht drauf gekommen sind. Ja, eigentlich doof, ja. Ja, manchmal fehlt es einfach an dieser praktischen Umsetzung von Intelligenz. Von, ja. Naja. Gut. Sollen wir nochmal über Wirtschaft reden? Was wäre denn jetzt? Ich habe gerade so überhaupt keinen Bock da drauf. Auf was? Dann lass uns doch. Also ich habe darüber auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Die Ahnung hat nur der Kai. Ahnung, aber ja, dann lass uns doch über was anderes reden. Wir müssen da ja nicht drüber, nö, reden. Können wir schon, also können wir schon. Ich höre mir das auch gerne an, weil ich, ja, ich glaube, das nicht so, ich glaube nicht, dass es so, aber das ist nicht so spannend, trägt ist auch nicht, also, so. Was? Es trägt nicht so. Nicht so? Aber dann? Ja. Nee, komm, lass mal das Thema Siemens aus, oder? Jo, also nur zum Hintergrund, Siemens gegen GE im Übernahmekampf. Das schneide ich sowieso raus. Auch wenn wir es besprochen hätten, wäre es rausgeschnitten worden. Machen, ja. Wir machen immer One Take Uncut. Nee, nix. Nix? Nee, ich gehe da schon noch einmal kurz drüber. Ja. Fischi, du wirst dich umschauen. Ah, hier. Der uns zensiert. Zensiert so einiges. Ficken, Sau, Ficken. Geil. Sau, Ficken. Das bleibt drin. Ja, eigentlich muss ich ja sagen, wir haben ja eigentlich unterrepräsentiert, Hitler. Ist ja bei uns auch unterrepräsentiert. Ja, das mit anderen Podcasts. Also haben wir Hitler jemals schon so wirklich? Ja, doch. Ich glaube, wir hatten schon ein Programm. Okay. Was wir, das gehört sich wir, einfach für einen deutschen Podcast. Wir hatten schon mal Hitler im Programm. War er schon da? Ich glaube schon. Also ich hatte ihn hier noch nie sitzen. Er ist wieder da. Ja. Das übrigens ein über mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Nee. Nein, by the way, ein überragendes Hörbuch. Das Er ist wieder da von ich habe das Buch daheim liegen. Das Buch weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört und das liest ja der Stromberg. Ja. Wie heißt der nochmal? Der von Farian. Von Farian. Nee, du weißt schon, wie der heißt. Maria Brandauer. Nein, ach, der hat auch so einen komischen Namen. Der heißt auch mit Maria mit zwei Nachnamen. Deswegen Christoph Maria Herbst. Ah, deswegen komme ich auch. Christoph Maria Herbst, genau, so heißt der Fraggle, ja. Aber der macht das so lustig. Ich habe mich kaputt gelacht. Also kann ich jedem empfehlen, das Buch. Und überhaupt muss ja mehr Hitler sein, ja. Also. Okay, ja, was ist denn dann das nächste Thema? Ja, jetzt? Schwachsinn. Schwachsinn ist auch okay. Das ist das Starkbier, liebe Hörerinnen. Ja, die Zunge wird lahm. Die Zunge wird lahm, das Gehirn hängt hinterher. Unser nächstes Kapitel, unser nächstes Thema dreht sich um Ammenmärchen. Nämlich den Schwachsinn, den man als Eltern aus pädagogischen Gründen erzählt und wo man erst als Erwachsener oder Heranwachsender in der Adoleszenz erkennt, was für ein Schwachsinn die Eltern eigentlich erzählt haben. Bei mir war in es... In der Adoleszenz. Bitte? In der Adoleszenz. Jetzt versucht er sich extrem gewählt auszudrücken, weil er noch beweisen möchte, ich kann ja selbst... Ich kann ja, wenn ich will. Ich will nur nicht. Wenn ich will, dann auch mit Starkbier. Genau. Bei mir war das folgendes, jedes Mal, wenn ich ein Eis wollte, haben meine Eltern gesagt, ja, du kannst ein Eis haben, aber denk dran, auf Eis kein Wasser in den Magen, also wenn du was trinken willst, musst du eine halbe Stunde warten. Sonst platzt du, oder? Nee, dann kriegst du halt Bauchweh. Hast du schon mal getestet?